WDR 5. Erlebte Geschichten. Sie ist inzwischen 90 Jahre alt, wohnt in Berlin-Charlottenburg und bekennt, bis Kriegsende glühende Hitler-Anhängerin gewesen zu sein. Eva Sternheim-Peters, 1925 in Paderborn geboren. Die ausgebildete Lehrerin und Psychologin reflektierte über ihr aktives Mitwirken in der NS-Zeit im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit, die sie am Soziologischen Institut der Freien Universität Berlin schrieb. Erst Jahre später fand sie einen Verlag, der das Buch unter dem Titel »Die Zeit der großen Täuschungen – Mädchenleben im Faschismus« herausbrachte. Die späteren Auflagen bekamen den Titel »Habe ich denn allein gejubelt? Eine Jugend im Nationalsozialismus«. Als sich 2015 eine Berliner Tageszeitung der Erinnerungen von Eva Sternheim-Peters besann, war sie die letzten 100 Exemplare des Buches, die sie noch besaß, im Nu los. Sie denkt über die nächste Auflage nach. Mein Vater war Studienrat für Biologie, Physik und Mathematik am Gymnasium Theodorianum in Paderborn. Ich hatte zwei ältere Brüder und das war klar, dass wir alle drei auf eine Oberschule gingen und studierten. Also meine Mutter, die war Lehrerin gewesen in einer Zeit, als es noch gar kein Hochschulstudium für Mädchen gab. Ich weiß noch, am 30. Januar 1933, da habe ich die Zeitung von unten hochgeholt. Das war so meine Aufgabe. Und es war auch meine Aufgabe, die Überschrift laut zu lesen. Und da stand dann, also am 31. oder wann das war, Hitler zum Reichskanzler ernannt. Und meine Mutter sagte, ja, kann der das denn überhaupt? Der hat doch nicht mal Abitur. Und mein Vater sagte, naja, lass ihn mal, nicht? Und aber mehr wie, weiß nicht, ein paar Monate gaben die denen nicht. Und Hitler war ja der 15. Kanzler der Weimarer Republik. Das muss man sich mal vorstellen. In 14 Jahren gab es 15 Kanzler und noch mehr Kabinette. Manchmal blieb der Kanzler, aber, ne? Und das war also ein, was denn in der Nazizeit hieß, Parteienwirrwarr und Parteienhader. Und meine Eltern gingen dauernd zur Wahl, nicht? Und ich habe geglaubt, das ist eine gute Regierung, nationalsozialistisch. Die ist nicht sozialnationalistisch, ne? Sondern nationalsozialistisch. Und links war ich immer, nicht? Und den Namen Wall Street, den kannte ich seit 1933, nicht? Von der SA auch. Die Wall Street, nicht? Hieß das da, ne? Das war ganz was Schlimmes. Superkapitalismus, ne? Börsengauner und Schieber und so weiter. Und ich meine, Sozialismus war für mich nicht irgendwie Vergesellschaftung der Produktionsmittel oder sowas, sondern einfach nur, der Staat hat die Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle eine gute Arbeit haben, dass alle gute Bildungschancen haben, eine gute Arbeit kriegen, gut bezahlt werden, dass was für ihre Freizeit getan wird und so weiter und so fort. Und da fühlte sich die Masse des Volkes wirklich aufgehoben. Und national war erstmal, um uns von international abzugrenzen, denn wir waren nicht großen wahnsinnig, wir wollten das in Deutschland haben. Und während die Kommunisten in meiner Kindheit grüßen mit Heil Moskau, und wir waren national. Und außerdem, eine Nation war ein stolzes Volk. Und wir wollten endlich wieder im Rahmen der übrigen Völker gleichberechtigt sein und so weiter. Versailles spielte in meiner Kindheit eine ganz große Rolle. Das kannte ich schon, ehe ich das erstmalig geschrieben sah. Nicht? Da habe ich erst gar nicht verstanden, dass dieses Versailles nicht das gleiche war wie Versailles. Ne? Ja, das wurde allgemein, auch vor 1933, das war das Schanddiktat und ich weiß nicht was. Das wurde ja auch sowohl von SPD und auch von KPD schärfstens verurteilt. Nicht? Das fing ja an mit einem, auch in Paderborn, mit einem ungeheuren Spektakel mit Fahnen und Fanfaren und marschierenden Kolonnen. Und gesungen wurde Tag und Nacht, nicht? Und alte SA-Lieder, aber auch, also das ist interessant, dieses Lied »Brüder zur Sonne, zur Freiheit«, das habe ich von der SA zum ersten Mal gehört. Und die hatten sogar noch eine Strophe angehängt. Börsengauner und Schieber knechten das Vaterland. Wir wollen ehrlich verdienen, fleißig mit schaffender Hand. Ne? Und es gab ein anderes Lied noch auf dieses alte Schwarte da, auf zum Kampf, zum Kampf. Wir kämpfen nicht, ja nicht fürs Gold der Millionäre. Das Börsenkapital ist unser größter Feind. Wir kämpfen nur für unseres Volkes Ehre, für Deutschlands Zukunft kämpfen wir vereint. Das war also links, ja, antikapitalistisch. Und vor allen Dingen diese Arbeitsbeschaffungsschlacht, das ging jedem, also das war toll. In 4 Wochen waren schon 1 Million Arbeitslose von den 6 Millionen, die hatten schon Arbeit. Ne? Diese Weltwirtschaftskrise, die sah so aus, dass es 10-mal am Tag bei uns klingelte. Und da standen gewachsene, ausgewachsene Männer und bettelten. Und auf jeder Parkbank saßen 10, ne? Oder an den Hauseingängen, die waren von ihren Frauen rausgeschmissen worden, weil sie in der Wohnküche, nicht? Also ein arbeitsloser Mann zu Hause rumsitzen, das ist für jede Frau schrecklich, ne? Und das war sichtbar, ja, nicht? Mein Vater ist 1937 eingetreten. Es gab ja da eine große Sperre erstmal, nachdem 1933 da die Märzgefallenen, wie man das nannte, da in Massen in die Partei eingetreten sind. Das hat er versäumt, da war er auch wohl noch nicht überzeugt. Aber dann 1937, da war er schon überzeugt. Ja. Das war interessant, die Reichskristallnacht in Paderborn, die sich für mich erstmal jahrelang nur reduzierte auf ein paar zerbrochene Fensterscheiben und auch auf den Brand der Synagoge. Am nächsten Morgen, die Lehrer standen da zusammen und unterhielten sich und es wurde dann gesagt, da und da, da sind Scheiben kaputt gegangen und so weiter. Und da war dann die allgemeine Bemerkung dazu, so geht es ja nun nicht. Solange das mit Verordnungen und genauestens bürokratisch festgelegten, da hat das die Leute nicht gestört. In einem normalen Staat, wo alles seine Ordnung hatte, dass da Scheiben eingeschmissen wurden. Also ich habe dann mitgekriegt, ich habe mir diese kaputten Fensterscheiben angeguckt, die waren schon verkleidet, aber darunter waren noch so ein paar so kaputte Porzellan oder was. Und ich habe gedacht, mein Gott, wie kann man sowas kaputt machen? Das kann man doch noch gebrauchen. Nicht? Und dann habe ich auch den Brand der Synagoge. Da bin ich auch hingegangen. Da stand eine stumme Menschenmenge und die Feuerwehr, das in Paderborn, systematisch angesteckt, am nächsten Tage erst und dann auch systematisch wieder gelöscht, damit die umstehenden Fachwerkhäuser nicht in Brand kamen. In Paderborn hat alles seine Ordnung. Das waren also keine betrunkenen SA-Horden, die da in der Nacht, ne, da so gewirkt hatten. Ne? Ich hatte im ersten Schuljahr, das war 1931, da kam ich in die Schule und das war schon so ein bisschen so eine privilegierten Vorschule. Die war von einem katholischen Mädchengymnasium, St. Michael, gab es die. Und die kostete schon ein bisschen Schulgeld. Und da schickten so die guten Bürger, das Bildungsbürgertum und so, und auch reiche Kaufleute, die schickten ihre Kinder dahin. Auch die, alle jüdischen Mädchen gingen auf diese Schule und nicht auf die parallele staatliche. Und am ersten Schultag, wir waren alle ein bisschen schüchtern, weil wir uns alle nicht kannten. Wir hatten alle auch keine Kindergartenerfahrungen, waren mehr auf die Familie und vielleicht gerade mal ein paar Nachbarkinder eingestellt. Und da wurde dann so hinter der vorgehaltenen Hand geflüstert, die da, das ist ein Jude. Und ich wusste zwar, ich hatte einen jüdischen Onkel, das wusste ich, aber der war schließlich erwachsen. Aber dass man als Kind schon ein Jude sein konnte, nicht, das war unheimlich. In der nächsten Religionsstunde erzählte uns dann die Mutter Fidelis, Irmgard sei ein Kind der Israeliten. Das klang viel besser als dieses merkwürdige, unheimliche Wort Jude. Und von den Israeliten hörten wir ja dann auch sehr viele spannende Geschichten. Flucht durchs Rote Meer und Manna vom Himmel und Verkündigung der Gesetze. Und Gott hatte sogar einen Bund mit denen geschlossen, nicht? Und so weiter. Und abgesehen davon war dann die Irmgard selbstverständlich, gehörte dazu und wurde zum Geburtstagen eingeladen. Ich weiß noch, das letzte Mal, das muss 1934 oder 35 gewesen sein, da haben mich Klassenkameradinnen gefragt, lädst du die Irmgard denn noch ein? Und ich habe das meiner Mutter erzählt und die sagte, ja, selbstverständlich, lad die noch mal extra ein. Nicht? Ich habe sie dann auch extra eingeladen und sie kam nicht. Und dann habe ich gedacht, na ja, wenn sie nicht will, dann will sie nicht, ne? Oder so, ne? Aber die war nicht irgendwie diskriminiert oder so. Im Gegenteil, war auch ein ganz liebes, gutmütiges Mädchen. Und ich erinnere mich an die Mutter einer Vorschulfreundin, die kam mal eines Tages zu uns und hatte sich angeboten für so Weißnäherarbeiten. Damals schmiss man nicht Bettwäsche, die kaputt war, weg, sondern die wurde geflickt und Oberhemden kriegten von einem unten rausgeschnittenen Teil, da kriegten die neue Kragen, nicht? Und dafür hatte die sich angeboten. Und meine Mutter hatte aber schon eine andere arme Frau für sowas und die konnte sie nicht, nicht? Und dann musste sie, hat sie, weiß ich noch, wie diese Frau Steinhauer dann die Treppe runterging mit einem ganz versteinerten Gesicht und mich gar nicht mehr sah, so mit so einer fettigen Haaren, so einer alten Kittelschürze. Und die trafen wir dann 2 Jahre später auf dem Wochenmarkt. Und die hatte einen Mantel mit Pelzkragen und Dauerwellen. Und hallo, Frau Peters, wie geht's Ihnen denn, nicht? Und ja, mir geht's gut, mein Mann hat wieder Arbeit. Und dann sah ich die Steinauer Jungen mit neuen Fahrrädern durch die Gegend flitzen. Und dann auch den ältesten Mal in der Uniform der SA. Ja, Hitler war der große Glück der Geschichte, nicht? Also dass der uns einen solchen Mann geschickt hat. Ich habe ihn 2-mal gesehen. Einmal ganz nah, da waren wir auf Nordmarkfahrt mit dem Fahrrad und dann war Staatsbesuch von Nikolaus von Horthy, so ein ungarischer Reichsverweser hieß der offiziell. Und da standen wir am Straßenrand und Hitler fuhr vorbei, stand natürlich vorne neben dem Fahrer im offenen Wagen und wir haben dann Sprechchor gemacht, Westfalen grüßt den Führer und er hat uns auch freundlich gegrüßt. Und dann habe ich ihn mal auf dem Bückeberg gesehen, da war in jedem Jahr Erntedankfest. Da stand er da ganz weit oben auf so einem, nicht? Also da sah man nur seine Mütze da, nicht? Und dann hat er geredet und auf dem riesigen Berg, da waren 1,5 Millionen, glaube ich, die da so zusammengekommen waren. Da gab es dann überall Lautsprecher, aber nur wenn man nah am Lautsprecher stand, konnte man ihn verstehen. Die meisten Leute, die haben sich da unterhalten und haben miteinander Saft und Schnaps getrunken, die Männer, und sich auf Decken gesetzt auf dem Boden, nicht? Und es war ein wunderschöner Tag. Von der Rede habe ich nichts gehört. Das war 38 auch sowas rum. Im Krieg ist furchtbar viel gereist worden. Da sah man dauernd Gruppen einsteigen und aussteigen und so weiter. Da gab es ja dann auch die Parole, unnötige Reisen verlängern den Krieg. Man sollte nicht so viel reisen, nicht? Vorher Räder müssen rollen für den Sieg, ne? Ja, die Wochenschau sah man ja nur, wenn man ins Kino ging. Ich ging ins Kino. Ich bin sehr viel ins Kino gegangen, aber nicht jede Woche. Ich habe mir mal so zusammengerechnet. Ich habe mein ganzes Taschengeld für Kino ausgegeben und bin 10 Jahre lang so 2 bis 3 Mal im Monat ins Kino gegangen. Und da gab es immer auch eine Wochenschau, ne? Ja, das waren dann die Siege, nicht? Also während des Krieges, ne? Mit der entsprechenden Fanfare, nicht? Und so weiter. Die Deutsche Wochenschau. Naja, ich habe auch oft mal Londoner Rundfunk gehört, ne? Der war auch so nah an deutschen Sendern, dass man den auch ganz unabsichtlich dauernd reinkriegte, ne? die haben dann natürlich über solche Verluste und Niederlagen gesprochen, die 3 Tage später auch in den deutschen Zeitungen standen, nicht? Ende 45, da gab es in Paderborn schon wieder ein Kino. Und da gab es eine Wochenschau mit Bildern aus Bergen-Belsen. Und dann gab es Unruhe im Kino. Das sind Hungertote aus Indien, nicht? Ne? Was soll das, nicht? Und so weiter. Ne? Ich bin sitzen geblieben. Also die Leute, die dann da, Wachmannschaften, ehemalige, die dann da angestellt waren, um diese Skelette da zu transportieren, das waren Deutsche, nicht? Das waren keine Inder, nicht? Ja, ja, das musste man dann langsam aber sicher glauben, ne? Also ich ärgere mich auch immer, dass heute dieses Wort Nationalsozialismus immer verschwiegen wird. Da spricht man vom Faschismus. Als die Amerikaner kamen, die erzählten was vom Faschismus, da habe ich gedacht, Mann, sind die blöd. Die können doch nicht mal Italien und Deutschland unterscheiden, was vielleicht auch bei manchen zutraf, ne? Und dann jetzt immer dieses antifaschistisch. Das sollen Sie doch mal sagen, antinationalsozialistisch. Ne? Wissen Sie, da kamen Millionen von Flüchtlingen in das ausgebombte, kaputte Deutschland. Und deren Berichte waren hautnah, während Berichte aus den Konzentrationslagern ja auch doch lange auf sich warten ließen, bis die Überlebenden überhaupt in der Lage waren, darüber zu erzählen und so weiter und so fort. Ne? Ich war dann nach dem Psychologiestudium, war ich 10 Jahre hier in Berlin am Pestalozzi-Fröbel-Haus für Erzieher und Kindergärtnerinnen und Sozialarbeiter und so. Als Dozentin für Psychologie, Pädagogik, ich hatte auch meine Lehrerausbildung gemacht, und für Heilpädagogik, Geschichte der Pädagogik und vor allen Dingen Kinder- und Jugendpsychologie. Und dann las ich diese Anzeige 1975, dass da eine Assistentin gesucht würde für die Zeit des Nationalsozialismus und so weiter. Ich habe nie Soziologie studiert, ne? Und ich war sowieso eine völlige Außenseiterin mit 50 Jahren und dann auch noch eine Frau, nicht? Naja, das Frau war, ja doch, das hat dann auch eine Rolle gespielt, ne? Und ich hatte mich da beworben. Es gab 70 Bewerbungen für diese Stelle. Und ich weiß das ja später, als ich dann Assistentin war, da ging es dann auch manchmal darum, neue Stellen zu besetzen. Dann werden diese Bewerbungen ausgeteilt an die 10 oder was weiß ich, Assistenten mit der Aufgabe, schmeißt mal raus, was eurer Ansicht nach sowieso nicht passt, denn man kann sich nicht mehr als 10 Leute in einem Hearing anhören, keine 70, ne? Und ich war dann natürlich schon raus. Ich hatte nichts Nennenswertes veröffentlicht. Ich war 50 Jahre. Und dann gab es da so eine Frauenpreschergruppe. Damals spielten die Studenten noch eine große Rolle in der Universität. Und die haben dann mitgekriegt, dass sich da eine Frau beworben hatte und so weiter. Und die haben mich dann eingeladen. Und als ich ihnen dann erzählte, dass auf meinem 50. Geburtstag Alice Schwarzer bei mir Lamm gebraten hat, da waren die natürlich für mich, ja. Und haben dann durchgesetzt, dass ich noch mittags um 2 in dieses Hearing kam. Und die waren schon ziemlich erschöpft, die Zuhörer. Und vor allen Dingen, damals war es ja gerade in der Soziologie üblich, sich möglichst kompliziert auszudrücken, um damit besondere Tiefe der Gedanken und so weiter vorzutäuschen oder vielleicht auch zu haben. Aber und ich war ja an diesem Pestalozzi-Fröbel-Haus gewesen. Das war auch diese Zeit über die 68er hin. Und man musste sich dauernd mit diesen neuen Theorien und so weiter befassen. Und meine Aufgabe war es, diese komplizierten Texte zu übersetzen. Denn das waren zwar sehr intelligente und auch lernwillige Leute, die aber nicht diesen akademischen Jargon verstanden, nicht? Und es ist, glaube ich, auch eine gewisse Fähigkeit von mir, komplizierte Dinge dann deutlich mit Beispielen oder was weiß ich auszudrücken. Und dann gab es hinterher eine Abstimmung und alle Studenten haben für mich gestimmt mit dem Argument, die versteht man wenigstens, ne? Und dann dachte ich, jetzt hast du die Stelle. Dann gab es aber erstmal Stellenstopp, noch ein halbes Jahr aus finanziellen Gründen. Und dann kriegte ich schon so einen Stoß von Papieren, die ich alle ausfüllen musste, Verpflichtungen und ich weiß nicht was und politische Überprüfung. Meine politischen Verfahren, die waren inzwischen schon alt. Das war aus den 50er Jahren, hatte ich einiges da am Hals, weil ich da Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Warschau und in Moskau besucht hatte. Zu der Zeit als Lehrerin, nicht? Das war streng verboten, ne? Und das ist dann rausgekommen, aber war verjährt. Und dann fehlte nur noch die Zustimmung des zuständigen Kultursenators, Gerd Löffler von der SPD. Und der hat sich entgegen allen übrigen Erfahrungen, also mir hat eine Sekretärin da gesagt, ja, also die Zustimmung, das ist eine reine Formsache. Das war es aber nicht. Der hat argumentiert, eine Frau von 50 sei erfahrungsgemäß nicht mehr zu wissenschaftlicher Arbeit fähig. Und das hat mich geärgert. Und dann bin ich zur Gewerkschaft gegangen. Ich habe erst mal nachgeguckt. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Religion, seiner Rasse, seiner Herkunft, Alter steht da nicht, benachteiligt werden. Ne? Und ich meine, ich war 50, mein Gott. Ja, und dann die Gewerkschaft, ja, die haben gesagt, wir führen einen Prozess für Sie, aber Sie müssen erst mal Öffentlichkeit herstellen. Und dann hat, das war von der FDP, Dittberner oder wie, der hat dann für mich eine Petition gemacht da im und so weiter und haben sich alle an den Löffler gewandt, natürlich, um da dessen Stellen. Und plötzlich kriegte ich die Stelle. Ne? Ja. Und dann habe ich angefangen. Denn so ein Buch, da stecken 3 Doktorarbeiten drin. Ne? Ich habe 10 Jahre daran gesessen. Ich habe unendlich, ich habe eine ganze Bibliothek über die Zeit. Nicht? Also, aber ich war in Bergen-Belsen. Dass das im Namen Deutschlands passiert war, im Namen der Partei, der ich voll und ganz vertraut habe, dass das im Namen des Mannes, den ich verehrt und geliebt habe, also wenn ich an meine relativ schöne Jugend zurückdenke, nicht, dann ist immer, was war gleichzeitig? Begeistert sei sie mitgestürmt, bekennt die heute 90-jährige Eva Sternheim-Peters, begeistert bis Kriegsende vom Nationalsozialismus, begeistert, weil sie vom Sozialismus überzeugt war. Eine Sendung von Ingo Zander für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Nächsten Sonntag die erlebten Geschichten von Henry Oster, dem heute in den USA lebenden Augenarzt, der letzte Kölner ist, der Auschwitz überlebt hat. Heute in einer Woche um 7.05 Uhr und um 18.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.